WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit Ahmed 25. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Ich rufe aus England an. Ja. Ich hatte vorgestern angerufen zu deinem Aufruf, dass du gesagt hast, ich möchte mal gerne mit muslimischen Männern sprechen über diesen Imam da in Berlin. Ah, genau. Zur und Moschee da habe ich mich angesprochen gefühlt. Genau, diese Al-Nur-Moschee in Berlin und dieser blöde Auftritt da von diesem Imam aus Ägypten. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt. Ja, du bist Moslem? Ich bin Moslem, mein Vater ist Syrer und meine Mutter ist Deutsche, also ich bin halb im Prinzip, sehe auch mehr deutsch aus. Mhm. Und ich wollte einfach mal so ein Statement abgeben. Also, ja. Wie siehst du es als gläubiger Moslem, dass so etwas in Deutschland, in einer Moschee, in unserer Hauptstadt gepredigt werden darf? Also ich finde, das ist nicht zeitgemäß. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht als ultragläubig beschreiben. Also ich würde mich eher als jemand beschreiben, der die Religion richtig verstanden hat. Und auch vom Intellekt, also ich studiere auch in England, also ich sehe das auch ein bisschen auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Ja, was studierst du? Und also ich studiere Marketing in England. Ja, okay. Ja, ich habe in Bochum studiert und bin aufgewachsen, im Ruhrgebiet auch. Und ich finde das Quatsch, was der sagt. Das ist nicht zeitgemäß und das spiegelt auch gar nicht die Realität wider, wie die Muslime leben in Deutschland. Das ist, was mich auch geärgert hat. Und es ist überhaupt nicht die Zeit dafür, gerade solche Statements abzugeben. Also neben den ganzen Charlie Hebdo-Kram, dieser Attentat, was da geredet wird, und ISIS mit dem verbrannten Video auch jetzt wieder. Aber und, wie erklärst du dir, dass die Führungsriege in dieser Moschee einen solchen Prediger einlädt und ihn nicht nur einmal predigen lässt, sondern über einen längeren Zeitraum sogar? Also wie ich gelesen habe jetzt gestern, hat er ein Verbot bekommen. Ja, jetzt, nachdem ein großer öffentlicher Druck entstanden ist. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Druck nicht entstanden wäre, der schön fleißig weiter dort predigen dürfte. Und man stellte es ja sogar auf die Internetseite. Genau, also ich weiß ja, also weil ich verfolge diese Salafisten-Szene auch sehr gut, dass diese Al-Nur-Moschee auch, sag ich mal so, sowieso umstritten ist, auch von diesem Bezirksbürgermeister aus Berlin und so weiter. Ja. Von diesem Buschkowski oder wie der heißt. Und ich denke einfach, also entweder hat man sich nicht abgesprochen über den Inhalt dieser Rede, oder einfach sind da auch Verantwortliche in der Moscheegemeinde, die halt das auch irgendwie nicht schlimm finden. Ja, also ich glaube ja, dass das kein Versehen ist, sondern dass man bewusst den eingeladen hat und man aber nicht geahnt hat, was für eine Wirkung das eventuell nach außen hat und welche das Preise das ziehen kann. Ja. Und dass er sich verteilt. Ich habe vorgestern schon gesagt, dass wenn ich Moslem wäre, hätte ich so einen Hals, dass so etwas passiert. Weil das wirft auf die gesamte islamische Anhängerschaft in Deutschland wieder gleich ein schlechtes Bild. Genau. Obwohl es natürlich Blödsinn ist. Und das Problem ist einfach, es ist überhaupt nicht die richtige Zeit für so einen Mist. Also ich hatte so einen Halt, weil ich bin Deutscher, ich habe eine deutsche Mutter und ich sehe auch deutsch aus. Ich habe zwar nur einen anderen Glauben, aber ich fühle mich als Deutscher. Und dann kommen diese ganzen Diskussionen wieder auf, wie die Deutsche, die Muslime. Mhm. Und viele Leute sind verunsichert, wie die ältere Dame auch, die angerufen hat bei dir. Ne? Mhm. Die ist auch misstrauisch und so. Was man verstehen kann. Ne, was ich verstehen kann, wo ich aber auch auf der anderen Seite sage, Leute, glaubt nicht so viel Medien, glaubt nicht so viel YouTube-Videos, geht auf die Leute zu, fragt die Muslime, fragt deinen Nachbarn oder so. Aber das Traurige und der Türke, da hast du völlig recht, aber das Schlimme ist ja, dass immer wieder solche Sachen auftauchen und ich nicht verstehen kann, dass die islamischen Gemeinden das nicht im Griff haben, dass die solche Leute erst gar nicht zu Wort kommen lassen. Das Problem ist, es ist ja nicht, wir sind ja nicht zentralisiert so in Deutschland. Ne? Du hast ja sehr viele Dachgemeinden ja, und so, ne? Ja. Aber ich verstehe dich, ich habe das auch deinem Kollegen gesagt schon. Ich erwarte da auch, also ich hatte bei Charlie Hebdo ein bisschen so die Hoffnung, wo die ganze Veranstaltung war in Berlin und so weiter, dass da jetzt so dieser Zentralrat der Muslime und alle mitten aufstehen. Mhm. Ja, und sagen, hör mal zu, wir müssen uns ein bisschen davon distanzieren und so weiter und so fort und den Leuten erklären, was wir eigentlich hier machen. Mhm. Ja. Ich hatte da Hoffnung, ich weiß nicht. Ich hoffe, auch wenn das sich jetzt ein bisschen zynisch anhört, dass dieser Charlie Hebdo-Attentat, dass das irgendwas bewegt. Das wäre gut in Deutschland. Bewegt in welcher Richtung? Was Positives, was Aufklärendes, dass die muslimischen Gemeinden mehr Aufklärungsarbeit machen. Ja. Es ist ein Riesenbildungsproblem. Die Frage also, ist aber, das hab ich jetzt nicht so genau verfolgt. Ich glaube nicht, dass dieser Skandal, der in der Moschee in Berlin stattgefunden hat, aus muslimischen Kreisen aufgedeckt wurde. Das hätte er eigentlich, so hätte es eigentlich laufen müssen. Das weiß ich nicht. Also was ich sagen kann, ist, dass ich in meinem Umfeld keinen Moslem, ob das Türken, Araber sind, Muslime sind ja auch vielschichtig. Mhm. Es gibt ja Perser, Araber, Türken, die sich auch im Bildungsstandard sehr unterscheiden. Mhm. Auch, ne? Ich kenne keinen, der so denkt. Nein, ich auch nicht. Ich kenn... Und das ärgert mich. Und das ärgert mich. Ja, das spiegelt ja nicht die Wahrheit. Mhm. Und dann gibt es Leute, die halt nicht so gebildet sind über die Religion, über den Orient, die dann sofort sagen, guck mal, die Muslime wieder. Ne? Und, so, jetzt habe ich einen Halbsyrer am Telefon und jemand, genau, der muslimischen Glaubens ist. Ich würde gerne mit dir kurz noch über etwas Aktuelles sprechen. Ja. Nämlich über die Verbrennung des Soldaten durch die ISIS. Dieses Video wurde heute von dem amerikanischen Fernsehsender Fox auf die Internetseite gestellt. Genau, wurde noch kritisiert für den Sender, glaube ich, auch stark. Ja. Und ich muss das erzählen, dass ich das gesehen habe. Ich auch, ich habe es auch gesehen. Du hast es auch gesehen. Vorgestern mit, schon. Mit tiefster Betroffenheit. Und mit tiefstem Entsetzen. Und man liest ständig Islamischer Staat, Islam, Islam, Islam. Auch hier die Frage, wie empfindest du das als Moslem, dass deine Religion und der Name deiner Religion ständig mit so unfassbaren Gräueltaten in Verbindung gebracht wird? Und auf dem Boden des Landes meines Vaters. Das kommt dazu. Das kommt dazu. Ja, also das ich kommt bin, dazu. Ich bin seit dem 12. Lebensjahr jedes Jahr nach Syrien gereist. Mhm. Ich bin jetzt 25. Mhm. Konnte ich dann aber bis 2011 nicht mehr, als der Krieg dann angefangen hat. Mhm. Und ich weiß, was das für ein friedvolles Land war, wo Minderheiten, wo Christen, Muslime, Alawiten alle zusammengelebt haben in Sicherheit und in Frieden. Es ist traurig und ich muss euch sagen, es hat mich sehr berührt. Ich finde das wütend. Und ich habe heute gelesen, dass der jordanische König wahrscheinlich selber in eine F-16 steigen möchte. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, finde ich toll, soll er machen. Also aber, ich muss ehrlich sagen, Ahmed, weißt du, auch in diesem Fall wieder fehlt mir der große Aufschrei der muslimischen Länder, dass im Namen des Islam so etwas gemacht wird. Hören wir das aus Saudi-Arabien? Nein. Hören wir das aus dem Oman? Nein. Ja, das ist, ich sag mal so, in den Social Media Plattformen, wenn man sich da die Kommentare durchliest von vielen Muslimen in meinem oder auch so im mittleren Alter, sind alle entsetzt. Mhm. Ja. Und da gibt's auch viele Karikaturen dazu, auch aus der muslimischen Community. Also ich sag mal so online ja, aber nicht vor der Kamera. Ja. So aktiv, wie stehst du denn dazu, dass man solche Aufnahmen, solche Videos in der Öffentlichkeit zeigt? Also erstmal von der Strafe an sich halte ich nichts und das hat auch nichts mit Islam zu tun. Also im Islam ist das Verbrennen sowieso verboten. Ja. Ja, das ist steht sogar auch im Koran. Sowas soll nicht gezeigt werden. Ich sag mal so generell, Mord, tote Leute sollen nicht gezeigt werden. Ob das jetzt im Irak ist. Es gibt gewisse Sachen, also gerade in Syrien, weil ich sehe sowas tagtäglich, die dienen zur Abschreckung oder auch zur Realität, dass man zeigt, Leute, guck mal. Ja, das heißt, was ist deine Meinung? Soll man es zeigen oder soll man es nicht zeigen? Es ist schwierig. Auf der einen Seite, wenn man das zeigt, befriedigt man diese ISIS-Idioten, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und die haben dann das einfach erreicht, was sie erreichen wollten. Ne? Nämlich Schrecken und Angst. Mhm. Und auf der anderen Seite sollte es heutzutage im Internet jeder selber entscheiden, ob er sich sowas anguckt. Ja. Ich hab mir diese Frage auch gestellt. Ich habe mir auch diese Frage gestellt, bevor ich es mir angeguckt habe. Willst du es dir angucken? Darf man sich so etwas angucken? Und ich habe jetzt für mich, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich habe mir das jetzt einmal angeguckt und ich werde mir nie wieder sowas angucken. Es war schrecklich. Es war ungeheuerlich. Ich finde, das ist meine Meinung, dass man so etwas durchaus einmal auch öffentlich im Fernsehen zeigen sollte, um diese ungeheuerliche Brutalität wirklich den Leuten vor Augen zu führen. Ich glaube, dass ganz viele sich gar nicht ausmalen, welche Brutalität da stattfindet. Gerade wie im Westen. Genau, wie wir verwöhnt sind. Einmal muss man den Leuten das zumuten, damit die wachgerüttelt werden. Stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite, was kreiert das wieder? Hass gegen Muslime auch. Und dann werden Leute wieder in einem Topf getan, wie du gesagt hast. Die benutzen diesen Term islamischer Staat. Die haben mit dem Islam gar nichts zu tun. Und es ist zurzeit eine sehr große Trauer, gerade bei Syrern. Ich habe viele Cousins, die aus Syrien jetzt nach Deutschland gekommen sind, alle Akademiker, die studieren alle, also das zum Teil, das würde ich nochmal so Richtung Pegida sagen, alle studierte Leute, die lernen die Sprache innerhalb von Monaten, aber da ist eine riesen Trauer in den Menschen, weil einfach ein friedliches Land zerstört wird. Ich weiß, ich bin selbst befreundet mit einer syrischen Familie und weiß das sehr genau. Ahmed, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Danke für die Mühe, dass du dich von der Ferne hier gemeldet hast. Ach Gott, ich höre dich, seitdem ich studiere. Ah. Und ich kann dir sagen, die Studenten, es gibt eine riesen Fanbase unter Studenten von dir. Das freut mich. Und wir hören dich immer, wenn wir lernen oder wenn wir irgendwie Sachen machen für die Uni. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Arbeit. Du machst einen super Job. Dankeschön und schöne Grüße nach London. Ja. Alles Gute, Danke, Ahmed. Danke, tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, die ihr kostenfrei wählen könnt. Und hier ist Caroline. Caroline ist 33. Guten Morgen, Caroline. Ja, guten Morgen, Domian. Caroline, was ist dein Thema? Ja, ich rufe an wegen Herzensangelegenheiten. Ich befinde mich in einem ziemlichen Gefühlschaos. Mhm. Ich habe vor etwa 7 Monaten einen Mann kennengelernt, der aber in einer festen Beziehung lebt. Und also eine feste Beziehung führt seit etwa 6 Jahren. Kind auch? Aber nein, er lebt auch noch nicht mit der Frau zusammen, also getrennte Wohnung noch. Und dich hat's erwischt? Genau. Du bist richtig verliebt in diesen Mann? Ja, doch, ziemlich. Und ihr führt dann jetzt quasi seit 7 Monaten eine geheime Beziehung? Ja, richtig. Und jetzt so auf die Monate gesehen, ist das dann doch erledigt. Ja. Ist er denn genauso interessiert und verliebt in dich wie du in ihn? Das ist schwer zu sagen. Also ich denke schon, dass ich ihm wichtig bin, dass ich ihm doch so manches bedeute, wenn wir telefonieren fast täglich, manchmal mehrmals täglich. Mhm. Manchmal sehen wir uns 3-mal in der Woche, manchmal 2 Wochen gar nicht. Mhm. Aber das klingt so er macht sich schon viele Gedanken irgendwie um mich, wenn es mir mal nicht gut geht oder dass ich eine E-Mail schreibe, wenn ich von, was weiß ich, irgendwoher nach Hause komme, dass ich gut angekommen sind, solche Kleinigkeiten, wo ich denke, Wie alt ist er? Er ist 31. 31. Jahre. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. Da muss ich ein ganz kleines bisschen kurz ausholen. Im Dezember 2013 hat sich mein Ex-Mann von mir getrennt. Mhm. Danach war ich in einer ziemlichen Krise oder es fällt mir auch nach wie vor noch schwer, damit so zurechtzukommen. Mhm. Und bin dann irgendwie in einem Club gelandet. Ich hatte zufälligerweise eine Zeitungsannonce gesehen von wegen Mädels. In einem Erotikclub. Genau, Gelandet heißt, dass du da gearbeitet hast? Genau, ich hatte mich einerseits aus Neugier dort gemeldet. Andererseits fühlte ich mich von meinem Ex-Mann irgendwie weggeworfen und entsorgt. Mhm. Und als ich dann sah, Mädels gesucht, ja, glaube ich, dass ich da im Endeffekt irgendwie noch so einen draufgesetzt habe, indem ich mich oder meinen Körper halt verkauft habe. Also, es war also nicht, man arbeitet nicht irgendwie an der Bar im Club, sondern du hast als Prostituierte gearbeitet. Genau, ich bin dann, je nachdem. Hattest vorher keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich? Nee, gar nicht. Was also als Jugendliche dachte ich irgendwie, wenn ich sowas schon mal gelesen hatte, spannend, aber nein, macht man ja nicht. Mhm. Und irgendwie. Erklär mir nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Hast du das gemacht, um deinem Freund quasi nochmal einen auszuwischen im Nachhinein? Nein, gar nicht. Nein. Nee, der wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht davon. Ja, das kam ganz. Oder hast du es gemacht, weil du letztendlich so ein, ja, weil dein ganzes Leben zusammengebrochen ist und du dachtest, jetzt ist das auch egal, kann ich das auch noch machen? Genau, also ich war mir selber nichts total mehr wert. Egal, ja. Mhm. Und jetzt sag bloß, du hast diesen neuen während deiner Arbeit kennengelernt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe dem die Türe aufgemacht und der stand vor mir und ich war hin und weg. Das heißt, es war ein Freier von dir, ein Kunde. Ja, genau. Du hast ihn auch erstmal geldmäßig zunächst bedient. Ja, genau. Also wie oft war er bei dir als Kunde? Insgesamt zweimal. Also beim ersten Mal war es halt so, dass wir beide eigentlich, also wenn wir jetzt heute worüber sprechen, dass wir an dem Tag beide das Gefühl hatten, dass es bei uns, ja, Peng gemacht hat. Bei und beiden gleichzeitig, das ist ja schon ja, gut, ja. Also für ihn war das auch so. Er schildert mir manchmal, wie das so war, wie ich vor ihm stand, die Tür aufmachte, ja, zur Bar geleitet habe, Getränk, ja, nein und aber er ist dann ja ein Fremdgeher, er geht seiner Frau im Puff fremd. Genau, das denke ich dann auch auf der anderen Seite. Ja. Wann habt ihr euch denn das hat er mir an dem Tag direkt oder bei diesem bei diesem Erstkontakt, wo er dann mit mir aufs Zimmer ging, auch direkt gesagt, dass er ja eine Freundin hat. Und ja, er hat dann gefragt, ob er mir irgendwie seine Telefonnummer geben dürfte. Und du warst hat sich dann dafür irgendwie eine neue SIM-Karte zugelegt, weil muss ja alles geheim bleiben. Und kam dann somit irgendwann ein zweites Mal in den Club, rief dann vorher an, ob ich selber auch da bin und ja, dann und sind so, wir eben so ein zweites Mal ja aufs Zimmer gegangen und ja, er hat mir seine Telefonnummer gegeben und so entstand das dann. Okay, und zweimal hat er bezahlt. Genau. Ja, ja. Arbeitest du heute immer noch als Prostituierte? Nein. Nee. Als er ja dann das erste Mal so privat bei mir war, war ich ziemlich traurig wegen dieser Arbeit, hatte auch geweint. Und ihm dann erklärt, dass das eigentlich was ist, was überhaupt gar nicht zu mir passt, weil das Thema Sexualität für mich eigentlich gar nicht so einfach ist und es mich selber verwundert, hat er was dich ich denn, da gemacht hat er dich dann ja bedrängt, nicht, also im positiven Sinne gedrängt, dort rauszugehen? Genau, er meinte, ja, er würde sehen oder ja, fühlen, dass es mir damit nicht gut geht. Und ja, eigentlich habe ich eben ja einen anderen Beruf erlernt. Ja, und jetzt bist du wieder in deinem alten Beruf? Ich bin dabei, mir das wieder aufzubauen. Was also ist, ich was bin ist selbstständig tätig. Ich bin eigentlich Logopädin. Ja. Eine Frau, die für die Stimme zuständig ist. Ganz genau, ja. Ein guter, sehr guter Beruf. Ja. Gut, also soweit die Vorgeschichte. Genau. Weißt du denn, ich meine, ich wäre jetzt bei dem misstrauisch, weißt du, was, oder kannst du klar sagen, dass er im Moment nur dich als Affäre hat? Ganz klar kann ich es nicht sagen. Du weißt auch nicht, ob er hin und wieder doch dann nochmal irgendwie in den Puff geht. Also ich habe da in diesem Club im Endeffekt noch ziemlich viel Scheiße miterlebt, nachdem ich da raus bin. Und ja, da sagte er dann, dass er so ein Haus niemals mehr betreten würde, nachdem er jetzt so mitbekommen hat, wie es den Frauen da so ergehen kann. So, aber jetzt ist ja die ganz entscheidende zentrale Frage. Du scheinst ja sehr in diesen Mann verliebt zu sein. Ist so, ja, ne? Ja, irgendwie, ich komme nicht von ihm los. Und du würdest gerne mit ihm richtig zusammen sein? Ja, das ist so meine Traumvorstellung. Ja, aber er, genau. So wie du es gerade geschildert hast, der sagt zwar nette Sachen zu dir und es ist auch zugetan, aber das klingt nicht nach einer solchen Euphorie, wie du sie empfindest. Ja. Erzählt er dir was über seine Beziehung, wie die läuft? Relativ wenig, was er erzählt hat, ist, dass es halt lange nur wie Freundschaft ist und also er ist halt in den Club, weil da halt über ein halbes Jahr im Bett nichts lief Also der ist unzufrieden. Ich wäre auch die einzige Frau, mit der er irgendwie intim ist und seine Freundin, die würde er momentan auch gar nicht mehr küssen und dies und das. Er weiß ja jetzt um deine Gefühle, ne? Davon gehe ich aus. Wie reagiert er darauf, wenn du ihm das so klar signalisierst? Ich schreibe oder sage ihm oft, wie es mir mit ihm oder mit dieser Situation so geht, dass mich das kaputt macht. Und dann muss ja eine klare Antwort. Er auch, aber er sagt halt, ja, tut mir leid, ich bin zu blöd, eine Entscheidung zu nehmen, ich bin ein schlechter Mann und ja, damit ist das dann quasi erstmal abgehakt. Moment, er antwortet, ich bin zu blöd, eine Entscheidung zu fällen als erwachsener Mann. Genau. Das ist ja eine sehr arme Antwort. Ja, er hat halt noch Gefühle, das hat er schon gesagt, für seine jetzige Freundin. Wie denkt er denn, wie das weitergehen soll mit euch beiden? Das sagt er nicht so. Ist die große Frage, ja. Wahrscheinlich wäre es ihm dann schon, ja, dass er weiß, er muss eine Entscheidung treffen, aber es passiert halt nichts. Und dann versuche ich das. Aber es ist halt sehr schwierig für mich, dann irgendwie konsequent zu bleiben, irgendwie den Caroline, Kontakt zu reduzieren. Ich sag dir, du hast die einzige Chance, damit mit Würde rauszukommen, wenn du irgendwann eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung dann aber auch durchziehst. Ja. Das bringt nichts, eine Entscheidung zu treffen und dann zwei Wochen später mit wehenden Fahnen ihm um den Arm zu um den Hals zu fallen. Das geht nicht. Nee, sonst Du musst dem die Ernsthaftigkeit klar machen, dass es für dich wichtig ist, ein klares Leben zu führen. Und wenn er das nicht schafft, eine Entscheidung in seinem Leben zu fällen, dann bist du weg. Das musst du dem wirklich ernsthaft klar machen. Du kannst dem ja noch eine kleine Pufferzeit geben. Aber dem muss klar sein, dann ist es aber auch endgültig. Sonst hält er dich hin. Vielleicht spielt er mit dir. Vielleicht hat er doch noch irgendeine andere. Man weiß es ja alles gar nicht. Ja, das sind eben auch so Sachen, die ich mich dann frage. Klar, das ist kein offen. Und das ist ja eine alberne Antwort, wie er darauf reagiert. Das ist doch völlig dusselig. Also das würde mich schon sehr wütend machen, wenn ich so eine Antwort bekäme. Der weiß genau, was bei dir los ist. Das heißt ja, wenn das ein gerader Typ ist, dann muss der klar sich positionieren. Sonst ist das ein schlechter Typ. Und da ist er nicht gut für dich. Und dann ist es auch gut, wenn du schnell wegkommst. Ja, das ist richtig. So, mehr kann ich dir nicht sagen, Caroline. Du musst für dich jetzt eine zeitliche Entscheidung fällen. Bis dahin mache ich das noch mit. Und dann muss der sagen, was er will. Und wenn er es bis dahin nicht kann, dann gehe ich. Ja, das genau. Das ist schwer, ich weiß. Aber ja, genau. Aber wenn ich das versuche, falle ich in ein doch recht tiefes Loch und weiß gar nichts mit meinem Alltag anzufangen. Aber gut, das werde ich dann eben versuchen müssen irgendwie. Da musst du dann durch. Sachen, die mir Spaß machen, die mich ablenken. Genau, da musst du so Tricks erfinden, dass du dich gut ablenkst, genau. Liebe Caroline. Ja. Also. Ich wünsche dir trotzdem, dass, auch wenn es jetzt alles schwierig klingt, ich wünsche dir, dass die Sache gut endet und dass der sich für dich entscheidet und dass ihr eine schöne Zeit haben werdet. Ja, das wäre sehr schön. Danke dir. Alles Gute und toi, toi, toi. Okay, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Dirk. Dirk ist 33. Guten Morgen, Dirk. Hi. Hallo, Dirk. Bevor ich zu meinem Thema komme, habe ich noch schnell zwei Sachen zu dem ersten Anrufer, wo ich ja aufmerksam zugehört habe. Also zum einen kam heute Wiederholung von ZAP, dem Medienmagazin im NDR. Ich hoffe, das ist recht, wenn ich im WDR Werbung dafür mache. Immer gerne. Da waren da war ein cooler Beitrag von einem Kommunikationswissenschaftler, der die Rolle der Medien beleuchtet hat, rund um das Thema Islam, Islamismus, und wie viel Schuld in Anführungszeichen oder sagen wir mal eher Verantwortung die Medien tragen an dem Bild, das der Islam bei vielen Menschen hat. Das wäre das eine, was mir dazu einfällt. Ich beeile mich damit, weil ich dann auch gern zu meinem Thema kommen mag. Also Quintessenz ist, dass die Medien schuld sind, dass der Islam schlecht dasteht? Absolut, absolut. Guck dir doch mal so ein Fokus-Cover, ich weiß nicht, vor 2, 3, 4, vielleicht 5 Wochen, da war eine Frau drauf, wo man unter der Burka quasi die Augen gesehen hat und unten drunter stand irgendwie 8 unangenehme Wahrheiten über den Islam. Und ich habe im Zeitungsladen nur mal kurz durchgeblättert, hab diese, ich nenne das mal, ja, Theorien dort überflogen und es war in meinen Augen ziemlicher Schund, was da geschrieben wurde. Und da ist der Fokus nur einer unter vielen. Okay. Ja, einfach mal in der Mediathek Zapp anschauen. So. Ja, kann ich nur empfehlen. Das war der Rückschwenk zu Ahmet. Aber ich habe auch noch einen. Aber du hast ein eigenes Thema. Der betrifft aber, ja, habe ich auch. Und ich habe noch einen zweiten Rückschwenk, der betrifft aber dich. Du hast vorhin gesagt, du wartest auf den Aufschrei der muslimischen Länder, ne? Bezüglich dieser grausamen Verbrennung da. Da fiel mir schon vor 2 Wochen zu ein, weil sowas hört man öfter. Ich warte auf den Aufschrei aller christlich geprägten Länder, wozu zumindest nach unserer Bundesregierung ja auch Deutschland zählt, immer noch auf den Aufschrei gegen das Attentat, das Anders Breivik verübt hat und viele unschuldige Menschen getötet hat. Okay, aber das war ja nun kein im Namen des christlichen Glaubens. Nö, ich meine, ja, aber das kann man nicht so vergleichen. Das war ein verrückter Rechter, der nicht im Namen des Christentums und nicht im Namen der Bibel das gemacht hat. Möglicherweise sind ja die Dschihadisten auch in einem gewissen Maße verrückt, ne? Also da natürlich, ja, aber ich glaube, dafür vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Ich erwarte von diesen Ländern schon, aber Gott, was kann man von diesen Ländern erwarten? Ja, was erwarten wir von Saudi-Arabien, die einen Blogger, der liberal gesinnt ist, kaputt schlägt? Dieser Mann wird... Als relativ naiv da was erwarten, ja, das ist richtig. Ja, also was kann man da erwarten? Ich hoffe, du bist jetzt nicht angepisst, weil ich naiv sage, ne? Ich schätze sehr, dass Frau Merkel und auch unser Bundespräsident nicht dorthin gefahren ist zur Beerdigung des Königs. Alle anderen, Obama und weiß ich Hollande und Cameron, alle waren da, aber sie waren nicht da. Das rechne ich denen hoch an. So, aber jetzt zu dir, Dirk. Ich rufe wegen was ganz anderem an. Ja. Genau. Und zwar hat mich deine liebe Redaktion gestern sagenhafte 45 Minuten in der Warteschleife gelassen. Ach du lieber Gott, es war nicht böse gemeint. Nein, auf keinen Fall. Aber ich meine nur, schon mal, das geht jetzt eigentlich noch um das Thema von gestern. Oh, ich habe eigentlich gesagt. auf offener Straße. Ah, ja genau, das war unser Thema gestern. Ja, ich habe diesen Sommer rausgefunden, dass mir Nacktsein auf offener Straße einen Kick gibt. Guck mal, du bist ein Exhibitionist. Nein, so würde ich das nicht nennen, weil das würde ja bedeuten, dass ich Bock drauf habe, mich zu zeigen. Das ist es aber nicht. Mich reizt lediglich die Gefahr der Entdeckung. Das heißt, ich versuche das... Aber ist das nicht bei den Exhibitionisten auch so? Aber egal, warum ist es gar nicht so? Der klassische Exhibitionist, wenn du dich an den Begriff irgendwie langhangeln willst, ist so ein Typ im Mantel, der irgendwo im Park steht und dann geht ein Mädchen vorbei und dann reißt dein Mantel auf und sagt, hier, guck mal. Ja? Ja. Das wäre so der klassische Exhibitionist. So, reden wir über dich. Wie machst du es gerne? Oder wie magst du es am liebsten? Wie gesagt, ich bin erst letzten Sommer drüber gestolpert, dass mir das Spaß macht. Am Anfang bin ich mit leichter Sommerkleidung auf mein Rad gestiegen. Kurze Hose und so ein ärmelloses Shirt, das ich relativ schnell aus und vor allen Dingen auch wieder anziehen kann. Und habe mir dann einen relativ prominenten Ort gesucht und habe mich öffentlich befriedigt. Allerdings nachts. Am Tage würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Hast du dich den ganzen nackt ausgezogen? Ja. Ja. Bis auf die Schuhe, die habe ich anbehalten. Was heißt relativ prominenter Ort? Was heißt das? Wie gesagt, nachts eine Hauptstraße von meinem Wohnort vielleicht. Weiß ich nicht, 1200 Meter entfernt. Da steht ein, ich nenne es mal Monument in unserer Stadt. Das heißt, das ist relativ beleuchtet. Ungefähr, weiß ich nicht, 150, 200 Meter weit weg sind die nächsten Wohnhäuser. Und nebenan. Gingen da Leute auch spazieren noch? Oder? Spazieren ging da keiner, aber ich war erstaunt, wie viele Autos tatsächlich in der Woche nachts noch. Um wie viel Uhr war es denn genau? Früh morgens um 1, um 2 Uhr. Achso, also in tiefer Nacht. In tiefer Nacht sogar. In tiefer Nacht quasi. Und trotzdem fuhren halt erstaunlich viele Autos rum. Das heißt, die haben dich dann schon auch dabei gesehen. Wahrscheinlich sekundenmäßig zumindest. Es ist wahrscheinlich, dass mich, also, oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass mich jemand gesehen hat. So, jetzt erklär uns stinknormalen Menschen, die wir sowas... Was daran geil ist. Genau, die wir sowas nie machen würden wollen. Was ist daran toll? Das kann ich nicht erklären. Ich glaube, das kannst du mit so sexuellen Sachen grundsätzlich nicht erklären. Ja, versuch's ein bisschen. Ich weiß nur, dass es mich sehr erregt. Die Gefahr der Entdeckung, ne? Ja, wobei, du bist ja quasi entdeckt worden. Die haben dich ja gesehen. Es wäre ja gar nicht so, dass du ganz geheim irgendwie in der Ecke gestanden hast. Naja, jein. Es ist ja keiner direkt an mir vorbeigegangen. Wobei mir das übrigens witzigerweise auch schon passiert ist. Allerdings war ich da gerade nicht, wie soll ich das nennen, in Aktion, sondern in Anführungszeichen lediglich nackt, nur mit Turnschuhen bekleidet. Und also wir waren beim Erklären. Warum? Was darin geil ist. Ja. Ich glaube, das nicht nur ich glaube, nein, ich kann das nicht erklären. Ich weiß nicht. Ist ja da verrückt. So, warum ist es schärfer, sich auf der Straße einen runterzuholen, als im stillen Kämmerlein beim Porno? Das ist eine gute Frage. Ich konsumiere keine Porno. Naja, egal jetzt. Ohne. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann es nicht, ich glaube, grundsätzlich kann man solche Sachen, und damit meine ich so ziemlich alles, was irgendjemanden sexuell kicken könnte, kann man nicht erklären. Gut, in der Tat ist das sehr schwierig. Wie oft hast du es seitdem gemacht? Ich schätze so 8 bis 10 Mal. Immer nachts? Immer nachts. Bisher, genau. Mich reizt auch am Tage, aber ich weiß, dass es halt im Zweifelsfall eine Straftat darstellt. Natürlich, ich glaube in der Nacht auch, wenn sie dich erwischen. Allerdings, das kommt schwer drauf an, wer mich erwischt. Also wenn quasi ein Bürger vorbeigeht und guckt einfach weg und geht, dann hat sich die Sache erledigt. Wenn die Polizei daneben anhält, habe ich sofort eine Anzeige. Ja, wenn der Bürger hinguckt, wenn die Polizei anruft, dann sind sie höchstwahrscheinlich verschwunden, bevor die da sind. Also, ist es das wert? Ich weiß nicht, als unbescholtener Bürger, denke ich mal, dürfte mir nicht allzu viel drohen, ne? Ich weiß nicht, was man da für eine Strafe bekommt, aber schön ist es nicht. Da habe ich mich nicht informiert, was es für eine Strafe gibt, aber im Zweifelsfall, ich hatte auch schon mal diesbezüglich Kontakt mit einer Polizeistreife. Das war ganz witzig. Inwiefern? Angefangen hat die ganze Nummer, dass ich mal ein Date hatte, quasi im öffentlichen Raum war ich verabredet und ich sollte nackt auf den jungen Mann warten. Das heißt, ich bin dort vorgefahren mit meinem Rad, habe meine Klamotten in den Rucksack gepackt und habe beziehungsweise einen Teil meiner Klamotten und habe mir dann an der Ecke, wo wir verabredet waren, ist so ein Park, eine Ecke gesucht, wo ich quasi den Rest meiner Klamotten ablegen kann, und genau just in dem Moment kam eine Polizeistreife vorbeigefahren. Und? Wie ging's aus? Die waren ganz lässig drauf, die haben mich gefragt, was ich dort tue, was das wird, haben ganz neugierig in meinen Rucksack beleuchtet. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da noch überhaupt irgendwas anhatte außer Schuhe, ich glaube nicht. Und ich habe den Polizisten freundlich entgegnet, dass das für sie vielleicht seltsam klingt, aber ich habe eine Verabredung. Und haben sie dich laufen lassen? Die haben mich laufen lassen, haben mich lediglich darauf hingewiesen, dass das doch relativ gefährlich wäre, was ich da tue, mich mit irgendwelchen Menschen auf der Straße zu treffen. Gut, genau. Dann bist du aber freundliche Polizisten gestoßen. Ich glaube, die hätten auch schon zugreifen können. Sehr freundliche Kollegen, absolut. So, jetzt pass mal auf, man kann die Sache ja auch anders sehen. Du geilst dich daran auf. Ja. Mir persönlich wäre das völlig wurscht, wenn ich dich da an der Straße sehen würde, würde ich vorbeifahren und die Sache wieder vergessen. Es gibt aber Leute, die die das als anstoßerregend empfinden. Ja, glaube ich sofort. Wenn es vielleicht sogar ein bisschen früh am Tag ist und Kinder sind dabei, muss man denen das ja nicht zumuten. Du belästigst ja eigentlich durch dein autogeiles Verhalten andere Menschen. Im Zweifelsfall würde ich das, aber deswegen habe ich ja gesagt, ich spiele lediglich mit der Gefahr der Entdeckung. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwo hinstellen, wo ich genau weiß, da kommt im 3-Minuten-Takt jemand vorbeigelaufen. Also das ist das eine. Ich habe auch auf die Entdeckung an sich gar keinen Bock. Ja. Ja? Also wenn jemand vorbei liefe und nimmt kaum Notiz davon, wie gesagt, das ist mir auch mal passiert, da bin ich nur mit Turnschuhen zur Haustür rausgelaufen, bei mir ein bisschen über die Straße und habe mir eine Ecke gesucht, wo es vielleicht ganz nett sein könnte. Mhm. Und da kam ein Auto vorgefahren, ein Taxi, und ich habe mich zwischen parkenden Autos so am Gehwegrand versteckt, so nackt wie ich war. Und da fuhr ein älterer Herr mit seinem Fahrrad mitten in der Nacht auf dem Fußweg an mir vorbei und der hat keinerlei Notiz von mir genommen. Nachts ist erfreulicherweise die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass ich Kinder erschrecken könnte. Das ist geringer, das stimmt, das ist in der Tat wahr. Das ist extrem gering und das würde ich auch nicht wollen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht am Tag machen würde. Genau, ich möchte niemanden erschrecken damit. Du bleibst in der Nacht, bei der Nacht. Vorläufig, ja. Darf ich dich fragen zum Schluss, was du beruflich machst? Momentan nicht. Ich habe meinen Job hingeschmissen, weil er mir nach langer Zeit zum Hals rausgehangen hat. Was war denn das? Ich überlege, das Chemiefacharbeiter war ich. Okay. Ja, und ich habe das inklusive Ausbildung 13,5 Jahre lang gemacht und das wurde immer mehr zum Brechen. Ja. Und dann habe ich meinen Job hingeschmissen und ich suche gerade mir ein neues Betätigungsfeld. Ich verstehe. Also, lieber Dirk. Wir haben über zwei Themen geredet, aber du hast angerufen nochmal zu dem gestrigen Thema auf offener Straße. Das passt auch sehr gut zu dem Thema. Das passt absolut, danke, dass du so offen darüber erzählt hast. Ja, war schön, mit dir mal zu sprechen. Alles Gute, wünsche ich dir. Spitzenmäßige Sendung und ich grüße die Twitter-Gemeinde. Sehr gerne, ich schließe mich an. Ciao, schönen Abend dir noch. Ciao. Dankeschön, ciao. 1.36 Uhr und hier ist Christoph. Christoph ist 74, guten Morgen. Guten Morgen. Lieber Christoph. Ja. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, es geht darum, meine Frau ist am Samstag mit knapp 75 Jahren verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Dankeschön. Das ist ja ganz frisch, das tut mir sehr leid. Und wir waren 52 Jahre verheiratet. Das ist eine lange Zeit. Und waren noch 3 Jahre vor der Heirat zusammen. Das war eigentlich meine erste große Liebe und wir haben uns mit 2 Kindern, die 52 Jahre, die wir verheiratet sind, wunderbar verstanden. Mhm. Und vor 3 Monaten, da ging sie innerhalb von ein paar Minuten hier auf der Couch in sich zusammen und hatte einen steifen linken Arm und wurde dann mit Schlaganfall und Gehirnblutung in die Klinik geliefert. Mhm. Und das hat sie 3 Monate lang auf der Intensivstation gelegen. Mhm. Und am Samstag kriegte ich dann morgens die Mitteilung, sie wäre verstorben. Und mein Problem ist jetzt, ich werde mit der Situation, dass ich die ganzen Jahre mit ihr zusammen gelebt habe, die ganze Wohnung, alles was dabei ist, zeigt meine Frau. Und ich werde mit der Situation, dass ich jetzt nur noch alleine da sein sollte. Ich habe 2 Töchter, aber okay. Ich kann mit der Situation nur, ohne diese Frau leben zu müssen, kann ich nicht leben. Weißt du, Christoph, wenn du jetzt nach den paar Tagen mit der Situation schon umgehen könntest, das wäre gar nicht, das wäre nicht normal. Ja. Das Normalste von der Welt, dass gerade die Welt über dir zusammengebrochen ist. Ja. Deine Frau ist am Samstag erst gestorben. Das sind mal sie wird morgen beerdigt. Das sind ein paar Tage erst her. Und morgen steht die Beerdigung an, ein besonders schwerer Tag nochmal für dich. Richtig. Ja. Hast du in den letzten Wochen mit deiner Frau nochmal sprechen können? Ja, ich hatte den Eindruck, sie machte ab und zu mal die Augen auf, aber ein Besprechen oder ein Glauben, ob sie mich jetzt erkennen würde oder nicht, weiß ich nicht. Sie lag im Grunde genommen immer an 12, 13 verschiedenen Kabeln. Und in meinem Herzen sage ich selber auch, ich bin froh, dass sie von diesem Leid erlöst ist. Weil das waren Maschinen, die sie da noch am Leben gehalten haben. Aber wenn ich dran denke, dass ich jetzt die restliche Zeit meines Lebens jetzt ohne sie verbringen soll, da kann ich mich noch schwer mit abfinden. Habt ihr denn früher mal so darüber gesprochen, wie das sein wird, wenn einer zuerst geht? Und das ist ja der Fall in der Regel, dass einer zuerst geht, dass man nicht gleichzeitig geht. Habt ihr darüber gesprochen? Ja, im Grunde genommen nicht. Okay, wir haben eben gesagt, einer von uns beide muss gehen. Aber wir haben auch immer davon gesprochen, dass wir dann hintereinander gehen wollen. Aber das Schicksal denkt ja nun mal anders. Jetzt hast du mir gerade erzählt, dass ihr habt 2 Töchter. Du hast 2 Töchter. Wie alt sind die Töchter? 40 und 40 und 50. Wohnen die denn in deiner Nähe? Die wohnen in ganz unmittelbarer Nähe von mir und die sind auch sehr viel bei mir und die haben auch dieses ganze Leid dieser Woche mit mir überstanden. Mhm. Aber irgendwann kommt die Zeit, dass ich hier in meiner Wohnung alleine sitze. Mhm. Und hier sehen Sie, meine Frau hat zum Beispiel leidenschaftlich gerne Püppchen gesammelt. Mhm. Die sehe ich jetzt überall. Und egal in welcher Wohnung ich Raum ich jetzt reingucke, da ist immer meine Frau. Mhm. Würdest du denn, ist das? Ich weiß nicht, ich kann doch jetzt nicht Hase und Kopf alles aufräumen, aber auf der anderen Seite, es schlagen zwei Dinge in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich war am Dienstag nochmal im Beerdigungsinstitut und habe sie mir angeguckt. Mhm. Und ich habe noch selten in meiner Ehe so ein entspanntes und glückliches Gesicht gesehen in dem Sarg, als wenn sie mir sagen wollte, Gott sei Dank, ich bin weg von den ganzen Schmerzen und von dem ganzen Leid. Aber Christoph, das ist ja schon mal sehr schön und tröstlich, dass sie so entspannt aussah. Da kann ich mich ja immer mit über Grenzen halten. Mhm. Aber wenn ich dran denke, dass ich sie morgen jetzt der Erde wiedergeben soll, dann kann ich da noch kein Ende finden. Die fehlt mir an allen Ecken und Kanten. Wir haben eine so komplette, schöne Ehe geführt. Und jetzt bin ich allein. Christoph, ich verstehe das total, was du sagst. Und mir ist auch klar, dass nochmal jetzt morgen ein sehr schwerer Tag vor dir ist. Ja. Ich rate dir, dass du jetzt erstmal die nächsten Wochen versuchst, so über die Runden zu kommen. Dass du diese Erinnerungen in der Wohnung hast, das ist auch völlig normal. Ja. Man sollte dann vielleicht mal nach 2-3 Monaten, wenn sich die Sache ein bisschen beruhigt hat, mal darüber nachdenken, ob du vielleicht in eine andere Wohnung ziehst, wenn du diese Erinnerungen nicht so sehen möchtest. Vielleicht verändert sich die Sache aber auch, dass du das sogar sehr schön findest, dass du sie immer so nah durch ihre Gegenstände noch um dich herum hast. Da würde ich jetzt mir gar keine Gedanken drüber machen. Im Augenblick tut's nur weh. Es tut nur weh. Und das muss auch weh tun. Das ist das Natürlichste von der Welt. Ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag umkriegen soll. Ja. Ich sag dir nur, sei so glücklich, dass du deine Kinder hast. Ja. Du hast natürlich völlig recht, dass der Punkt irgendwann kommt, wenn man alleine, dann kommt man alleine nach Hause und sitzt alleine dort und ist mit dem Schmerz auch alleine. Ja. Ich glaube, das ist bei jeder Trauer so, dass man das aushalten muss. Ja. Aber man darf das Gute dann, das Tröstliche nicht zur Seite schieben. Die Töchter sind da. Haben die Töchter Enkelkinder? Gibt es Enkel schon? Nein, gibt keine Enkel. Na gut, aber es gibt die beiden Töchter. Und du hast Die sind sehr an mir interessiert. Ja, und du hast ein gutes Verhältnis und die wohnen um die Ecke. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ja. Wie ist denn das jetzt für morgen geplant, die Beerdigung? Ja, wir treffen uns morgen früh in der Wohnung meiner ältesten Tochter und fahren von da aus mit dem Taxi zum Friedhof, sodass ich also den Tag nicht Auto fahren brauche. Mhm. Und wollen dann, wir haben mit dem Pfarrer mit allem gesprochen, es wird sich auch eine relativ kleine Gemeinde zu dieser Beerdigung einfinden. Mhm. Aber alleine der Gedanke, wissen Sie, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie in die Erde kommt, dass es dann endgültig, dass es sie nie mehr sehen wird und dass sie nie mehr bei mir ist, da werde ich nicht mehr fertig. Mhm. Habt ihr was Besonderes geplant für die Beerdigung? Na ja, normal, wir haben zwei Lieder geplant, richtige Abschiedslieder von ihr, von Mary Rose hier, So lebt dein Leben und dann haben wir noch von Benny Maimon und Darmen rufe ich deinen Namen und das wird natürlich auf der einen Seite auch sehr wehtun, aber das waren ihre Lieblingslieder. Mhm. Wir wollen ihr eine, glücklich ist das falsche Wort, aber eine schöne Beerdigung bringen. Aber wie wir selber damit fertig werden wollen, das weiß ich nicht. Du hast ja deine Frau nun in den 52 Jahren in- und auswendig kennengelernt. Richtig. Du kannst alles so über sie erzählen. Ja. Erzähl mir doch mal, was sie dir jetzt für einen Rat geben würde. Ja, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit oder was meiner Fantasie entspricht. Ich bin am Dienstag ins Beerdigungsinstitut gegangen und habe sie dort aufgebahrt gesehen. Und ich bin reingekommen, ich habe mich zunächst mal erschrocken, aber als ich sie dann von näher gesehen habe, ich habe in den letzten 3 Monaten noch nie eine so entspannte, glücklich reinschauende, vollkommen vom Leid erlöste Frau gesehen, wie da in dem Sarg lag. Und als wenn sie mir mit ihrem Gesicht sagen wollte, guck an, ich bin vom Leid erlöst. Aber das hält nur immer eine gewisse Zeit bei mir und dann kommt der Schmerz. Das ist mein Schmerz, ich habe sie nicht mehr. Ich kann das nicht relativieren, zu sagen, okay, ich bin glücklich, dass du keine Schmerzen mehr hast. Christoph, das wäre übermenschlich, wenn du es so sehen könntest. Ja. Du hast Schmerzen und schrei sie in die Welt raus. Weine vor deinen Töchtern, sei unglücklich. Alle Trauer, die du hast, trag sie nach außen. Ja. Und hab gar keine Hemmung vor deinen engen Angehörigen, also vor deinen Töchtern, auch deine Traurigkeit zu zeigen. Das ist alles jetzt normal. Ja. Und hab immer deine Frau im Hinterkopf, dass sie zu dir wahrscheinlich sagen würde, ich kenne sie nicht, aber ich glaube das schon. Das ist jetzt alles sehr, sehr, sehr, sehr traurig, Christoph. Aber da musst du jetzt durch. Das würde deine Frau wahrscheinlich sagen. Deine Frau würde sagen, ich will, dass du irgendwann auch wieder am Leben teilhaben kannst. Ja, sie war vom Leid erlöst. Sie war vom Leid erlöst. Ja. So, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, Christoph, wenn du gar nicht zurechtkommst, dass du vielleicht mal in eine Trauergruppe gehst, wo andere Menschen auch wo sich Menschen treffen, die auch einen Trauerfall. Ja. Das tut auch gut. Man muss nach draußen gehen, man muss sich mitteilen. Soweit habe ich noch nicht denken können. Ja, es ist alles auch noch zu schwer. Ich würde aber trotzdem gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Die könnte dir ein paar Trauergruppen und Ansprechpartner in deinem Ort nennen. Und dann kannst du vielleicht nächste Woche, wenn jetzt alles erstmal vorbei ist, mal überlegen, ob du da mal hingehst. Gut. Okay. Also. Vielen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben. Es tut so gut, einen anderen Menschen zu hören. Ja, und ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft für morgen. Dankeschön. Und viel Zuversicht für die Zukunft. Und du legst vielen Dank. Bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist um 1.47 Uhr Diana. Nee, Dina, nicht Diana. Dina. Ja, hallo. Stimmt das, Dina? Ja, Dina ist richtig. Hallo. Dina, 27. Hallo, ja. Hallo, Dina. Was ist dein Thema? Ja, im Vergleich zu dem Vorredner erscheint mir das so ein bisschen wie eine Lappalie, aber ich habe das Gefühl, seit vorgestern meine beste Freundin endgültig verloren zu haben. Warum? Was ist denn vorgefallen? Ja, wir sind seit 15 Jahren befreundet und waren auch immer ein Herz und eine Seele, aber seit anderthalb Jahren hat sie einen neuen Mann in ihrem Leben. Und die wollen jetzt auch heiraten im März und ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich keine Trauzeugin sein kann, weil ich nicht dahinter stehe, weil ich das Gefühl habe, dass sie von ihm manipuliert wird und nicht mehr sie selbst ist. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf. Was sagt sie denn dazu? Naja, sie ist natürlich völlig anderer Meinung, dass man mit mir nicht mehr reden kann und dass ich mich total verändert habe. Und sie hält im Prinzip meinen Freund für schuld an allem und ich finde, dass ihr Freund schuld an allem ist. Und warum sollte dein Freund daran schuld haben? Ja, weil er ihn nicht leiden kann, ihren Freund nicht leiden kann und ihr Freund meinen Freund nicht leiden kann. Also. Das klingt alles ein bisschen komplizierter. Aber das ist auch so, dass dein Freund den Freund nicht leiden kann. Das ist genau. So. Die Männer können nicht miteinander. Richtig, die beiden Männer können nicht miteinander und sie ist halt total verliebt und ich bin total verliebt und nun steht man natürlich zwischen den Stühlen. Wie lange bist du denn mit deinem Freund schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Genau. Und sie jetzt erst seit einem Jahr und wenn sie mir sagt, ich habe mich verändert, frage ich mich, wenn mein Freund die Freundschaft hätte zerstören wollen, dann hätte er das ja die letzten 5 Jahre schon längst versuchen können, im Prinzip. Sie ist erst 1,5 Jahre mit dem Mann zusammen. Ja, genau. Wann hast du denn gemerkt und durch was, dass sie sich verändert? Naja, sie hatte vorher immer davon gesprochen, sie will niemals heiraten, sie will niemals Kinder bekommen, sie hat Fleisch total geliebt, wir haben Fleisch-Sessions gemacht, sie hat das beste Hähnchen-Piccata der Welt gemacht, ja genau. Mhm. Und jetzt ist sie plötzlich zur Vegetarierin geworden, weil er Vegetarier ist und Öko und Bio und Ernährung ist alles ganz toll und wollen die Welt verbessern und ja, fragt mich dann halt, warum ich Fleisch esse, wo ich frage, warum fragst du mich das? Also das habe ich nicht verstanden, weil wir haben immer wirklich ganz tolle Sachen so gemacht. Ja. An Fleisch sollte es ja nun nicht scheitern. Und man, man muss ja in einer Freundschaft, in einer guten Freundschaft, das zeichnet ja die Freundschaft aus, dass man eben auch Entwicklungen des anderen, die nicht die eigenen Entwicklungen sind, eben auch begleitet. Man muss ja selbst nicht so werden, aber als guter Freund kann man ja sagen, okay, sie hat sich jetzt dahin entwickelt, dann isst sie jetzt eben kein Fleisch und heiratet, obwohl sie früher vielleicht heiraten bescheuert fand. Aber es ist doch immer noch meine beste Freundin. Im Prinzip ja, aber sie hat dieses missionierende Verhalten an sich, was ich nicht tolerieren kann. Also sie lädt mich zum Beispiel zu einem Mädchenabend ein, den wir schon lange nicht mehr hatten, mit einer Wenn-Konstruktion. Also wenn du mich mal in eine Bio-Abteilung begleitest und so weiter. Ach so, ja gut, das ist natürlich nervig, da gebe ich dir recht. Die Toleranz, die ich von dir verlange, ihr gegenüber, muss sie dir gegenüber natürlich auch zeigen. Du darfst dich weiter im Fleisch suhlen, wenn du Spaß dran hast. Aber sie muss es eben auch hinnehmen und umgekehrt genauso. Genau, und da denke ich, scheitert momentan so ein bisschen dran, dass sie mich nicht akzeptieren kann und ich ihren missionarischen Lebensstil nicht so ganz nachvollziehen kann. Abgesehen jetzt von dem Fleisch, wo kommt es noch heftig aneinander bei euch beiden? Also wir hatten vorgestern ein klärendes Gespräch gehabt, wo es dann hieß, ich hätte sie jetzt endgültig aus meinem Leben gelöscht, was eigentlich nicht stimmt. Ich kann halt momentan nur nicht mehr so gut mit ihr reden. Und sie meinte dann, ich kann nichts dafür, wenn du eifersüchtig darauf bist, dass ich jetzt heirate und ein Baby bekomme. Ist sie schon schwanger? Ja. Bist du eifersüchtig? Nein, bin ich nicht. Nein, weil es momentan einfach nicht in meinen Lebensentwurf passt. Ich bin noch Studentin, genauso wie Sie. Wir studieren das Gleiche. Wir sitzen noch nebeneinander in der Schule sozusagen. Mhm. Ich weiß, dass es für mich noch nicht an der Zeit ist. Und wie findest du es denn, dass sie schwanger ist? An sich freue ich mich für sie. Ich denke nur, dass es der falsche Mann ist. Dass sie sehr manipuliert wird von ihm und er hat auch im Prinzip unseren ganzen Freundeskreis so ein bisschen aufgewirbelt. Da sind noch andere Freundinnen in unserer Clique, sag ich mal, die ihm einen ganz besonderen Spitznamen gegeben haben, wo er sagt, du musst jetzt erwachsen werden und gewöhn dich mal an deinen eigenen Namen und so weiter, dass das im Prinzip abgetan wird plötzlich so. Und er wollte uns erklären, was wir ihr zum Geburtstag schenken sollen. Mhm. Weil wir ja gar nicht wissen, wer sie ist und so weiter und so fort. Mhm. Wo ich dann dachte, wir kennen diese Frau seit über 10 Jahren, ich 15 Jahre, meine andere Freundin 13 Jahre. Was will er uns jetzt erzählen, wir ihr zum Geburtstag schenken sollen? Ja. Hast du noch ein Beispiel, wie er sie manipuliert? Also Stichwort Ernährung haben wir jetzt schon gehört. Was noch? Ja, das sind so ein paar ganz komische Verschwörungstheorien, was den 11. September angeht. Wie bitte? Was den 11. September angeht. Ja, das habe ich schon verstanden. Da glauben die beiden nicht so richtig dran, dass das tatsächlich ein Terroranschlag war. Und wir sollen doch endlich die Wahrheit erkennen. Und wir sind alle Massenmedien manipuliert. Und es gab gar keine Flugzeuge. Die wurden nachträglich da hinzugefügt zu den Videos und so weiter. Wo ich denke, das ist so ein Schlag ins Gesicht für die Opfer auch. So hat deine Freundin früher nicht gedacht. Nein, so hat sie früher nicht gedacht. Und nein. Er denkt so und jetzt denkt sie neuerdings auch so. So empfinde ich das, ja. Ich kann mit ihr nicht mehr wirklich, sie ist nicht mehr für logische Argumente zugänglich. Was glaubt er denn? Also er glaubt, dass das gar nicht stattgefunden hat, der 11. September. Genau. Ja, er denkt, dass die USA das quasi selbst inszeniert haben, um einen Krieg anzetteln zu können. Und diese Meinung vertritt sie jetzt auch. Sie haben ihre seriösen Quellen, wie sie selbst sagen, aus irgendwelchen syrischen Quellen, wo ich denke, okay, ist schwierig. Das ist natürlich wirklich starker Tobak. Wenn deine Freundin das mitmacht, da würde mir auch die Hutschnur platzen, wenn ich so einen Quatsch hören würde. Und es geht im Prinzip auch um die Hochzeit, wo auch mein Freund nicht eingeladen war, wo ich eigentlich fragen wollte, wie du dazu stehen würdest, wenn du eingeladen würdest und dein Partner nicht. Ja, dann würde ich da auch nicht hingehen. Na, ja. Ganz klar. Ja. Was für eine Frage. Dann würde ich da natürlich nicht hingehen. So wie du mir das gerade schilderst, habe ich sowieso den Eindruck, dass es wohl klug wäre, wenn ihr euch erstmal ein bisschen auseinanderleben, auseinanderdividieren würdet. Denn er scheint ja so verhakt zu sein, dass es da gar keine Ebene mehr gibt, sondern man fängt direkt an zu streiten, wenn man diskutiert. Was ich sehr schade finde, weil wir eigentlich sowas wie Seelenverwandte waren eigentlich. Klar, aber so Freundschaften, die mal eng waren, können sich auch auseinanderentwickeln, aus welchen Gründen auch immer. Das ist genauso schmerzlich, wie wenn man eine Liebe verliert. Dann muss man das auch akzeptieren. Da würde ich dann auch nicht krampfhaft dran festhängen. Aber wenn ich irgendwo eingeladen werde und mein Freund oder meine Frau nicht, fände ich das so beleidigend, dass ich da natürlich nicht hingehen würde. Sie hat finanzielle Aspekte vorgeschoben, ne, dass sie halt nicht 40 Euro für jemanden ausgeben möchte, der nicht voll und ganz hinter dieser Beziehung steht. Ja, und dann frage ich sie, aber du sortierst aus, weil eine andere Freundin von uns darf ihren Freund mitbringen. Und das ist im Prinzip Quatsch, weil entweder sage ich meinen Mädels komplett, lasst eure Männer zu Hause oder... Diana, lass es sein. Geh auf Distanz. Vielleicht beruhigt sich die Sache wieder. Ich glaube, es gibt keine Lösung, die man mit Worten finden kann. Lass es sein. Geh weg erstmal von der Freundin. Wie gesagt, vielleicht ergeben sich andere Dinge. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Angela oder Angela, 40. Guten Morgen. Angela, da bestehe ich drauf. Guten Morgen. Angela, entschuldige bitte. Ja, Angela. Um was geht's? Pass auf, du kennst mich nicht, aber du hast schon bei Markus Lanz über mich gesprochen mit den Bühnen Schälern. Erinnerst du dich? Du hast mich in Verlegenheit gebracht. Ich habe über dich bei Markus Lanz mit Bühland gesprochen. Ja. Die Frau mit dem Tattoo auf dem Rücken. Ah, über den halben Rücken, der nur das Gesicht und dann die hohe. Sehr lustig, ja, ich erinnere mich. Du bist die Frau, die sich Bühland auf den Rücken hat tätowieren lassen. Auf den halben Rücken, weil mein Tätowierer aus Engelskirchen sagte, auf dem Schulterblatt passt es nicht, die Schulter ist zu schmal, müssen wir Postkartengröße auf den Rücken machen. Gut, Postkartengröße ist jetzt ein bisschen riesig geworden. Und dann habe ich diese Sendung wirklich durch Zufall geschaut. Ja. Und mein Mann sitzt natürlich währenddessen immer auf dem Klo, während die besten Szenen laufen. Dann habe ich ihm das am nächsten Morgen im Internet vorgespielt, beim Frühstück. Ja. Er schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ach du meine, hoffentlich sieht das keiner von meinen Arbeitskollegen. Weißt du, ich glaube an Angela, dass unter Umständen jetzt sehr viele von den Arbeitskollegen das sehen werden. Denn ich höre, wir haben ein Foto von dir, von deinem schönen Rücken. Ja. Mit Bühlern zusammen. Mein Gott, ist das eine Riesentattoo. Da habe ich ihn überrascht. Also ich muss es ja den Radiohörern erklären. Das ist, sagen wir mal, 40% des Rückens, der gesamte Schulterbereich ist Bühland mit einer riesigen Haarpracht, die so waagerecht nach links tätowiert ist. Er war auch so stolz. Er hat nach der Show hat er mich nochmal angesprochen. Ich war ja da ziemlich oft gewesen. Ist ja mein zweites Wohnzimmer, Kolonium in Köln. Und er sagte, Angie, ich bin so stolz. Ich habe dein Foto auf meinem iPhone. Ich zeige das überall rum. Und alle sind stolz, wenn sie Foto mit ihm haben. Bei mir ist es umgekehrt. Aber dein armer Mann. Ja, der arme Mann. Der war auch nicht begeistert. Mensch, wenn du nackig auf dem Bauch im Bett liegst und er auf dir sitzt, guckt er Bühland an. Na kann super. Kann er einen Handtuch drüber tun. Ist ja kein Problem. Im Ernst, ist er eifersüchtig? Ja, total. Ja. Absolut. Also, und aus Spaß hat er allerdings nur gesagt mit der Helene Fischer. Und der Bülent erzählt dann das so rum, als wenn das so wäre. Also, das hat er nie vorgehabt, ne? Das war jetzt nur ein Gag gewesen. Aber ja, war schon interessant. Er hat auch gesagt, dreh dich mal um. Und dann haben die 200 Fans, die haben dann halt meinen Rücken bewundert. Er war super stolz. Kann man sich auch vorstellen. Wie lange bist du schon Bülent-Fan? Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Oh. Fast 3 bis 4 Jahre lang. Aber die Farben... Wieso jetzt nicht mehr? Ja, weil... ich gucke jetzt mehr so was hochkarätigeres Kabarett und man hat's über. Ich hab's zu viel gesehen. So, und jetzt hast du auf dem Rücken und nu? Ich mag aber trotzdem. So ist es nicht. Es könnte aber sein, dass es völlig kippt. Und was dann? Wer kommt dann auf den Rücken? Nein, wir, die uns tätowieren lassen, wir stehen dazu. Das sind wie Namen in der Haut, das bleibt und ist okay. Ich habe mittlerweile 18 Tattoos im Wert von 1880 Euro. Aber mein Geld ist bei meinen Tätowierern. Das muss doch jetzt deinen Mann ziemlich entspannen, wenn du nicht mehr so ein großer Fan bist. Ja, sicherlich. Dann hängt der Haussegen jetzt nicht mehr so schief. Ja, ich hoffe. Das ist ja eine schöne Überraschung, dass wir beiden uns hier unterhalten haben. Begegnung. Kann ich noch ein paar Leute grüßen? Ja, ganz schnell ein paar Sekunden gebe ich dir. Meine Mutter, mein Vater, meine Oma, ganz wichtig, den Schmutz, ein Tino, ein Pluto und meine liebe Muschi. Tschüss, Angela. Ciao. Ja, tschüss, schönen Abend. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen, ciao.